eine seltsamere Ware als Bücher gibt es wohl schwerlich in der Welt. Von Leuten gedruckt, die sie nicht verstehen, von Leuten verkauft, die sie nicht verstehen, gebunden, rezensiert und gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen, und nun gar geschrieben von Leuten, die sie nicht verstehen. Der 53. NetBib-Podcast eröffnete mit einem Zitat aus Lichtenbergs Sudelbüchern, das Jürgen Pleninger ins NetBib-Blog stellte. log.netbib.de ist die URL, mein Name ist Christian Splies. Es böte sich ja jetzt auch durchaus an, als Schwerpunkt nochmals das Thema Online in diesen Podcast zu integrieren. Allein, ich denke, wer sich für Klaus Grafs Postings interessiert, wird diese im Blog sicherlich schwerend leicht finden. Es böte sich natürlich eine Sondersendung dazu an, denke ich. Apropos, so gerne ich auch selbst zur InetBib-Tagung im April fahren würde. Ich vermute mit großer Wahrscheinlichkeit, dass mir das nicht möglich sein wird. Aber ich werde im Mai auf jeden Fall beim Barcamp in Berlin anwesend sein. Bis dahin sollte ich dann auch einen eigenen MD-Rekorder und ein Mikrofon besitzen. Starten wir also mit den News der letzten Woche. Ende des Jahres eröffnet in Augsburg die neue Stadtbibliothek. Hell, freundlich und heiter soll sie sein, heißt es im Artikel der Augsburger Allgemeinen, die dann erwähnt, dass die dortige Sparkasse einen ganzen Batzen an Spenden zugeschossen hat, damit sich die Bibliothek auch die Teilnahme an der Online leisten können wird. Mit den 400.000 Euro soll eine Medienbibliothek aufgebaut werden, die vor allem junge Leute anspricht. Dort gibt es dann unter anderem CDs, DVDs oder Hörbücher zum Ausleihen. Von der Spende profitieren auch die Schüler, denn für sie wird der Bereich Schule und Lernen mit Literatur aus verschiedensten Fachbereichen geschaffen. Gleichzeitig soll das Angebot für Migranten erweitert werden, die sich dann beispielsweise eine Lernsoftware auf CD-ROM ausleihen können. Eine der größten Neuerungen wird aber die virtuelle Bibliothek sein. Bislang gibt es deutschlandweit nur 10 Büchereien, die diesen Service anbieten. Ob es wirklich nur 10 Büchereien sind, die deutschlandweit virtuelle Angebote bereitstellen, darüber mag man ja trefflich streiten. Denn obwohl sicherlich die Online gemeint ist mit diesem Absatz, sucht man im Artikel das Wort selbst dann doch vergebens. Und virtuelle Bibliotheken gibt's ja nicht erst seit der Online. Verborgenen Schätzen in Buchrücken auf der Spur ist das Forschungsprojekt Hebräische Handschriften und Fragmente in österreichischen Bibliotheken, meldete der Standard. Die Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte in Österreich, Martha Keil, präsentierte anlässlich des Tages des Judentums in der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Diözese St. Pölten das Projekt. Bis dato seien mehr als 2000 Fragmente entdeckt worden. Wie die Universitätsdozentin laut Aussendung des Pastoralamtes der Diözese ausführte, gelangten zahlreiche mittelalterliche hebräische Handschriften im Zuge von Judenverfolgungen und Vertreibungen über Händler als Recyclingpapier in verschiedene Bibliotheken. Dort wurden sie zur Verstärkung von Buchrücken und Einbänden, als Vorsatz- und Nachsatzblätter sowie als Falze in anderen, damals neu gebundenen Büchern verwendet. In 52 Beständen wurden bis jetzt über 2000 Fragmente entdeckt und mehr als 900 bereits wissenschaftlich ausgewertet und publiziert. 40% der Texte sind Fragmente des Tanach, der jüdischen Bibel, oder von Bibelkommentaren, davon gibt es wieder 75% Torah-Texte. Bei weiteren 40% handelt es sich um Fragmente aus dem Talmud sowie des Midrasch, die betreffen die Auslegung der Torah-Texte. Jeweils 10% der Fragmente sind liturgische Texte und Urkunden. Wer mit dem Berufsbild des Bibliothekars noch das Stöbern hinter der Theke verbindet, der sollte sich nochmal genau überlegen, ob die Berufswahl wirklich die richtige für ihn ist. Manchmal aber kann ein Praktikum in der Bibliothek auch positive Überraschungen bieten, berichtet die Lausitzer Rundschau und erwähnt, dass unser Beruf halt eben nicht den ganzen Tag nur schmökern, schmökern, schmökern ist. Heike Lehmann weiß, die Grundvoraussetzung ist, dass man gern mit Büchern umgeht. Die Lehrausbilderin der Brigitte-Reimann-Bibliothek in Hoyerswerda verlangt, hinterher sein, sich weiterqualifizieren und tagesaktuelle Sachen durch Zeitungen gerne aufnehmen. Facharbeiter studieren den Beruf zwar nicht, doch in kleinen Bibliotheken ähneln sich die Aufgaben des studierten Bibliothekars und des Facharbeiters. Da die Facharbeiter nicht nur bestimmte Bestände betreuen, vermischen sich die Aufgaben zum Teil. Aber jede Arbeit sei wichtig, meinte Heike Lehmann. Es sei nötig, Ohren und Augen überall zu haben und die Arbeit zu sehen. Juliane Pohl, die ihr freiwilliges soziales Jahr in der Bibliothek Hoyerswerda absolviert, ist von ihrem Tätigkeitsfeld positiv überrascht. Ich hätte es mir viel eintöniger vorgestellt, erzählte sie. Sie war so begeistert, dass sie sich um eine Lehrstelle beworben hat. Wer auch von einem Beruf zwischen Romanen und Rätselzeitungen träumt, kann sich aber erst im nächsten Jahr wieder bewerben, da die Frist für das Jahr 2008 bereits abgelaufen ist. Die Frist ist für das aktuelle Jahr schon abgelaufen, obwohl es gerade begonnen hat. Vermutlich ist eher schon die Stelle für 2008 im letzten Jahr besetzt worden, denke ich mir mal, weil ansonsten hätte man ja eine sehr kurzfristige Frist eigentlich, ne? Also wenn man sich da irgendwie im Januar bewerben wollte, wäre es auch ein wenig unüblich. Ich denke, im Herbst bietet sich dann nochmal eine Möglichkeit, sich zu bewerben, dann für das Jahr 2009. Naja, aber wer sagt denn, dass nur Hoyerswerda offene Ausbildungsstellen zu bieten hat oder Praktikumsstellen? Wer hat sich nicht schon mal darüber geärgert? Da gibt es ein tolles Angebot zum Nachhören von aktuellen Beiträgen oder eine gut gemachte Reihe von Features, alles im MP3-Format. Aber so sehr man auch auf der betreffenden Seite sucht, man findet einfach keinen RSS-Feed zum Abonnieren. Dabei hätte man doch so gerne den Komfort eines Podcasts auch bei solchen Dateien. Für dieses Problem gibt's eine Lösung. Gefunden hat sie Markus Becker. Podchains nennt sich das Ganze. Wie genau das funktioniert, erklärt der Richt anschaulich an einem Beispiel. Er selbst benutzt iTunes und befüllt seinen iPod auch darüber. Musik und Podcasts lassen sich so bequem auf das Gerät schubsen. Was aber, wenn er mal einen einzelnen Podcast oder einen Hörbeitrag oder einen der neuen Radiotatorte etc. pp. Auf seinem iPod hören möchte? Dann müsste er die MP3 in iTunes importieren und später dann wieder aus der Library manuell entfernen. Mit Podchains nimmt er aber jetzt den Direktlink auf die MP3-Datei und packt sie in seinen RSS-Feed. So ähnlich wie bei Delicious oder Scuttle. Und wenn er dann das nächste Mal den Podcatcher anschmeißt, wandert die Datei wie von Geisterhand auf den MP3-Player. Bequemer geht es nun wirklich nicht. Probieren Sie diesen Service einfach mal aus. Einen Link zum Angebot gibt es natürlich in der Themenübersicht bei uns im NetBib-Blog. Ich kann es mir noch nicht verkneifen. Sehen Sie es mir auch bitte nach, diesen Podcast mit einer Meldung abzuschließen, die gleichzeitig auch so eine Art Empfehlung für den samstagmittaglichen TV-Genuss ist. Die britische SF-Kultserie Doctor Who ist endlich nach Deutschland gekommen. Es hat ja auch nur 3 Jahre gedauert, nachdem ProSieben die Serie gekauft hat. In Tooth and Claw, das ist eine Folge aus der 2. Staffel. Die deutschen Titel für die 2. Staffel stehen noch nicht ganz sogar fest. Geht es unter anderem auch um eine Bibliothek. Da sitzen nämlich die Charaktere in der Bibliothek eines Herrenhauses fest. Und der Protagonist der Serie, nur als der Doktor bekannt, sagt, dass Bücher die beste Waffe überhaupt wären. Das erfreut das bibliothekarische Herz natürlich sowieso schon mal. Vor kurzem wurde dann auch noch bekannt, dass es einen 2-Teiler in der 4. Staffel geben wird, der sich um eine Bibliothek drehen wird. Ich zitiere dann mal die Pressemeldung der BBC und versuche, das Englisch so allgemein verständlich wie möglich zu halten. Alex Kingston, best known for roles in ER and Moll Flanders, will appear in a Stephen Moffat-penned 2-parter as River Song. Mysterious character who meets the Doctor on an expedition to uncover the secrets of an abandoned library. She is joined by James Bond regular Colin Salmon, who also stars in the 2 episodes. Stephen Moffat hat bisher eine der anerkanntesten Auszeichnungen für SF-Werke überhaupt für die Serie Doctor Who geholt, den Hugo nämlich. Googeln Sie mal nach, wenn Sie das interessiert. Der Hugo ist wirklich das Auszeichnungswerk überhaupt. Da können die ganzen Preise, die in Deutschland vergeben werden, halt irgendwie nicht mithalten. Ich bin sicher, dass Moffat ebenfalls für die 3. Folge auch den Hugo bekommen wird. Nach der Folge Blink, das ist in der 3. Staffel, sieht man Statuen jedenfalls mit sehr anderen Augen. So viel dazu. Ab dem 5. April gibt es dann auch die 4. Staffel bei der BBC. Und um Sie jetzt nicht unnötig zu verwirren, ProSieben zeigt momentan hierzulande jeden Samstag ab 17 Uhr zwei Folgen der ersten beiden Staffeln. Also die erste natürlich zuerst und dann im Anschluss die zweite Staffel. Zwischendrin gibt's dann auch noch ein Christmas Special. Ich weiß nicht, ob das zeitlich so sehr hinhaut, weil Christmas im April oder Mai, ich weiß es nicht. Nun gut, ich bin sehr gespannt, jedenfalls auf die vierte Staffel, nachdem mich das Finale der dritten sehr, sehr, sehr enttäuscht hat, muss ich ja doch mal sagen. Aber nun ja, genug von meinen kleinen Hobbys. Obskurische britische SF-Serien sind ja nun nicht jedermanns Tasse Tee. Aber vielleicht ein kleiner Tipp, sehen Sie sich mal so zwei, drei Folgen an. Vielleicht sollte man besser dann doch nochmal in die sechste Folge reinschauen. Die gibt es dann übernächste Woche nach dem Zweiteiler Aliens in London World War III. Aber wie gesagt, genug von meinen kleinen Hobbys. Für Fragen, Anmerkungen oder Kritik ist das NetBeblog natürlich immer offen. Und natürlich auch die Macher des Podcasts. Also, das heißt ja Macher, bin ja nur ich. Also ich bin da hier auf jeden Fall auch immer offen. Per Kontaktformular auf der Webseite log.netbib.de können Sie uns eine Mail schicken. Sie können auch direkt unterhalb des Netbib-Postings kommentieren. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Woche einen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend und auch eine gute